Und heute ein Beginn ohne Worte. Die Cellistin Anja Lechner und der Gitarrist Pablo Marquez mit ihrer Version des Leiermanns aus Schuberts Winterreise. Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge unserer Sendereihe. Einer Folge, in der ich mich noch einmal mit Schubert und seinen Textdichtern beschäftigen möchte. Letzten Sonntag Goethe, heute die anderen, wenn Sie so wollen. Hölty, Hüttenbrenner, Schober, Meierhofer, Senn, Collin, Müller, Rellstab, Seidel und, wie sie alle heißen, Rückert, Platen und Heine nicht zu vergessen. Wie findet Schubert seine Lyriker? Was reizt ihn dichterisch? Was sind seine Kriterien? Und wozu inspirieren ihn ihre Gedichte? Gelegenheit macht Lieder, Schuberts Texte. Thank you. Der Leiermann, diesmal mit Wilhelm Müllers Worten, gesungen von der Sopranistin Christine Schäfer, Erik Schneider begleitete sie am Klavier. Schäfer stellt ihrer Aufnahme ein Gedicht von Thomas Brasch voran. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort gefragt, hätte Schubert das vertont? Hätte Schubert sich darin erkannt, und zwar so, dass Raum für Musik gewesen wäre, für eine Vertonung? Vom Bleiben, wo ich nie gewesen bin, ist bei Brasch die Rede, vom Fremdsein und von Welteinsamkeit. Die innere Rastlosigkeit, das Wandern ohne jemals anzukommen, Erfolgsdruck, Gedanken an Liebe und Tod, das sind die großen Schubert-Themen. Und das sind auch die großen Themen unserer Zeit. Woher nimmt Schubert sie? Woraus schöpft er? Aus dem Grund seiner Künstlerseele. Aus einer gewissen Bildung auch, zu Hause, in der Kirche und im Wiener Stadtkonvikt. Vor allem aber schöpft er seine Themen aus dem Umgang mit seinen Künstlerfreunden. Und das ist auch für seine Textwahl eminent wichtig. Schubert war kein großer Leser. In seinem Nachlass finden sich keine Bücher. Was konnte er auch mitnehmen in sein Sterbezimmer, ins kleine Gassenkabinett bei seinem Bruder Ferdinand? Eine Bibliothek gab es posthum jedenfalls nicht zu entsorgen. Der junge Schubert hat gelesen, die Klassiker der Antike, Lessing, Klopstock, Herder und Goethe. Der Ältere, so scheint es, setzt mehr aufs klingende Wort, auf das, was im Freundeskreis vorgetragen oder dargestellt wird. Oder auf das, was man so in Almanachen und auf Kalenderblättern findet. Schuberts Literaturbegriff ist ein zeitgenössischer, durchlässiger, flüchtiger. Nicht goldbedruckte Folianten interessieren ihn, sondern die frische Produktion, das Dichten für die Jetztzeit. So gesehen ist Friedrich Schiller für ihn eine Figur des Übergangs. Halb ragt er noch in Schuberts Lebenszeit hinein, halb ist er der Klassiker im Schatten Goethes, gerade als Lyriker und Balladendichter. 1815, da hat Schubert Goethe bereits für sich entdeckt, komponiert er eine große Schillerballade, seine zweite nach dem Taucher. Und wer von Ihnen in der Schule noch auswendig lernen musste, ahnt, was jetzt kommt. Zu Dionys dem Tyrannen schlich. Die Bürgschaft. 20 Strophen, eine dramatische Geschichte von Freundschaft und Treue. Gute Unterhaltung nun mit Johannes Martin Krenzle und Hilko Dumno. Und mit Franz Schubert natürlich. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Myrus den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, entgegnet im Finster der Wüterich. die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben? Ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester im Garten gefreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen. Ihn magst du entrinn ich erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken. 3 Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, die du zurück mir gegeben bist, so muss er statt deiner erblassen. Doch dir ist die Strafe erlassen. Er kommt zum Freunde. Der Königsgebäud, das ich am Kreuz mit dem Leben bezahle, das frevelnde Streben. Doch will ihr mir gönnen 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Garten gefreit, so bleibe du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere zieht von dannen. Doch das 3. Morgenrot erscheint, hat er schnell mit dem Garten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen herab und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans Ufer mit wandernden Stab. Da reißen die Brücke der Strudel hinab und donnert sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden und trostlos irrt an Ufers Rand, wie weit auch späht und blicket und die Stimme die Rufende schickt. Da stößt kein Lachen vom sichern Strand, der ihn setze an das gewünschte Land. Lenket tiefer, lenket tiefer, und der wilde Strom wird zum Meere. Ach, singt er ans Ufer und weint und fleht, die Hände zum Zeus erhoben. O Himmel des Stromes toben, es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht, und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muss der Freund mir bleichen. Wachset erneut sich des Stromes toben, und Welle auf Welle zerrinnet, und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt er die Angst, da fasst er sich Mut, und wirft sich hinein in die brausende Flut, und teilt mit gewaltigen Armen den Strom, und ein Gott hat erbarmen, und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gotte. Da störtet die Raupen der Rappe hervor aus des Waldes nächtliche Bord, den Pfad ihm sperrend und schnaubet Mord und hemmet des Wanderers Eile mit drohend geschwungener Keule. Was wollt ihr? Ruft er vor Schrecken bleich. Ich habe nichts als mein Leben. Das muss ich dem Könige geben. Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich. Um des Freundes Willen erbarmt euch. Und drei mit gewaltigen Streichen erlegt ihr. Die anderen entweichen. Sonne versendet glühenden Brand und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. Hast du mich gnädig aus Räubersand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, und soll hier verschmachten, verderben, und der Freund mir, der Liebende, sterben? Und horch, da sprudelt es silberhell, ganz nahe wie rieselndes Rauschen, und Stille hält er zu lauschen. Und sie aus dem Felsen geschwätzt sich schnell, springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell. Und freudig bückt er sich nieder und erfrische die brennenden Glieder. Und die Sonne blieb durch der Zweige grün und malt auf glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Und zwei Wanderer

und blickt sie lange verwundert an. Drauf spricht ihr: Es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue ist doch kein leerer Wahn. So nehmt auch mich zum Genossen an, ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Viel Text, wenig Musik. Die Bürgschaft. Text Friedrich Schiller, Musik Franz Schubert. Die Interpreten waren Johannes Martin Krenzle und Hilko Domno. Wer genau hinhört, hört hier natürlich viel Musik. Den packenden Einstieg in G-Moll, viel Rezitativisches, wenn geredet und verhandelt wird, Hochzeitsklänge, Naturschilderungen, Tonmalereien, die Rettung des Freundes in keuchenden Rhythmen und die majestätischen Akkorde des Königs bis hin zu dessen geflügelten Worten: Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Die dichterische Handlung aber steht hier eindeutig im Vordergrund. Es geht darum, sie musikalisch möglichst anschaulich wiederzugeben, zu erzählen. Und diese Erzählung liefert der junge Schubert. Wie sehr er dabei ums Lied ringt, wie früh er mit der Form als Form experimentiert, das zeigt zeitgleich seine Beschäftigung mit dem deutschen Dichter und Theologen Gotthard Ludwig Kosegarten. Kosegarten wurde durch seine Uferpredigten auf Rügen bekannt, ein Pfarrer, der zu den Fischern ging, wenn die nicht in die Kirche kommen konnten, weil sie arbeiten mussten. 1815, von Juni bis Oktober, vertont Schubert 20 Gedichte von Kosegarten. Und Musikwissenschaftler halten es für möglich, dass diese 20 Lieder Schuberts ersten Zyklus darstellen. 8 Jahre vor der schönen Müllerin wohlgemerkt. Die These gründet sich darauf, dass die Kosegarten-Lieder in einer durchnummerierten Abschrift vorliegen, von 1 bis 20. Die Abschrift stammt zwar nicht von Schubert, aber sie legt den zyklischen Gedanken doch nahe. Mindestens könnte es sich hierbei um ein sogenanntes Liederspiel handeln. Das heißt, man singt und spielt mit verteilten Rollen und erzählt sich eine quasi dramatische Geschichte. Im Fall der Kosegartenlieder die Geschichte des jungen Abenteurers Wilhelm und seiner wechselnden Liebschaften Elvina, Ida, Luisa und Rosa. Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit 4 Liedern. Ich hab ein Mädchen gefunden, sanft, edel, deutsch und gut. Ihr Blick ist mild und glänzend, wie Abendsonnenblut. Ihr Haar wie Sommerwehe, ihr Auge feilschen blau, dem Rosenkelch der Liebe entglüht Gesang wie Tau. Ich hab das edle Mädchen an meiner Hand geführt. Ich bin mit ihr am Stade des Bachs hinabverziert. Ich hab sie lieb gewonnen, ich weiß, sie ist mir gut, drum sei mein Lied ihr eigen Gut und Blut. Es rauscht umher das düstre Meer und rings herrscht andungsreiches Grauen. Ich lag auf grünen Matten an klarer Quellenrand. Mir kühlten Perlenschatten der Wangen heißen Brand. Ich dachte dies und jenes und träumte sanft betrübt. Viel Gutes und viel Schönes, das diese Welt nicht gibt. Und sie dem Haine schwebte, ein Mägdlein sonnenklar, ein weißer Schleier webte, ihr lustbraunes Haar, ihr Auge feucht und schimmert, umfloss ätherisch blau. Die Wimpernäste flimmert, der Wehmut Fahrwohl, fahrwohl, Erscheinung, fahrwohl, dich kenn ich wohl, und deines Winkes meinen versteh ich, wie ich soll. Wohl für die Zeit geschieden, eint uns ein schöneres Band. Hoch droben liebe Vaterland. Im Erlenbusch, im Tannenhain, im Sonn und Mond und Sternenschein umlächelt mich ein Bildnis. Vor seinem Lächeln klärt sich schnell die Dämmerung in Himmel, in Paradies die Wildnis. Es säuselt in der Abendluft, es dämmert in dem Morgenduft, es tanzelt auf der Aue, es flötet in der Wachtelschlag und spiegelt sich im klaren Nacht und badet sich im Tag. das Engelhold und Engelbild mit Schmerz und Lust mich tränket. Bist du ein Bote besserer Welt, der mich aus diesem öden Feld in seine Heimat winket? Vier Lieder aus Schuberts frühem Kosegartenzyklus: Das Finden, der Abend, die Erscheinung und die Täuschung. Es sang Dietrich Fischer-Dieskau, es spielte Gerald Moore. Natürlich ist das noch eine sehr junge, naive und illustrierende Musik. Auch die Texte bieten keine große, tiefschürfende Dichtung. Und das beides erklärt, warum die Kosegartenlieder so gut wie niemand kennt. Als Scharnier in Schuberts Liedschaffen aber sind sie wichtig, weil sie zeigen, wie konzeptionell Schubert vorgeht. Von der Schillerballade zum Liederzyklus ist es im Grunde nur ein kleiner Schritt. Klein und logisch. Schuberts Plan ist es zunächst, das behauptet zumindest sein Freund und Mentor Josef von Spaun, Liedersammlungen nach Dichtern herauszugeben. Zu diesen gehört Ludwig Hölty, ein Literat des Sturm und Drang, von dem Schubert über 30 Gedichte vertont. Und, hören Sie selbst, plötzlich ist der Ton ein anderer. Plötzlich klingt Schubert wie Schubert. Enthülle dich, dass ich die Stätte finde, wo oft mein Mädchen saß. Und oft im Wind des Buchbaums und der Linde der goldenen Stadt vergaß. Enthülle dich, dass ich der Strauß mich freue, der kühl um ihr gerast. Und einen Kranz auf jeden Anger streue, wo sie dem Bach belauscht. Dann, liebe Mond, dann nimm den Schleier wieder und der junge türkisch-österreichische Tenor Ilka Arkayürek mit einem Hölty-Lied von Franz Schubert. Simon Lepper war der Pianist. Schubert komponiert Hölty und findet ab 1815 zu einem spezifischen Ton. Der Verlassene an den Mond, so könnte dieses Lied auch heißen, ein typisches Schubert-Setting, die Natur als Trösterin und Spiegel der Seele. Höltis Lyrik ist zweifellos weniger einfältig als die von Kosegarten und das inspiriert Schubert. Zu mehr Gestaltung, zu mehr musikalischem Wagemut. Den Plan, Lieder nach Dichtern in Gruppen zu fassen und zu veröffentlichen, lässt Schubert bald fallen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, bei weitem nicht alles, was er komponiert, findet auch den Weg in die Öffentlichkeit. Darüber wachen seine Künstlerfreunde und sie sind streng. Eine Strenge, der Schubert sich fügt. Von den Hölti-Liedern etwa ist es nur ein einziges, das zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wird. Von den Ossian-Liedern keins, von den 40 Mattison-Vertonungen nur drei und so weiter und so fort. Am besten schneiden Wilhelm Müller, Goethe, Johann Meyerhofer und Friedrich Schiller ab, in dieser Reihenfolge. Außerdem, und das ist der zweite Grund, warum es kaum Liedersammlungen nach einzelnen Dichtern gibt, außerdem entdeckt Schubert, dass ihm das Denken in inhaltlichen Bezügen und Themen viel besser liegt. Und so fängt er an, Lieder in einzelnen Opera zusammenzufassen. Zum Beispiel sein Opus 8 nach Texten von Heinrich Hüttenbrenner und Johann Meyerhofer. Vier Lieder, die von Tod, Natur und politisch-persönlicher Depression handeln. Der Jüngling auf dem Hügel, Sehnsucht, Erlafsee und Am Strome. Die Interpreten sind noch einmal Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Thank you. Sterbender Gefährte. Zweigen, regungslos der blaue Schoß, nur der Wolken Schatten fliehen, überm glatten Spiegel hin, nur der Wolken Schatten fliehen. Frische Winde kreisen minde das Gewässer, frische Winde kreisen minde das Gewässer. Frische Winde kreisen linde das Gewässer und der Sonne. Ist mir's doch, als sei mein Leben an den schönen Strom gebunden, hab ich froh, es nicht an seinem Ufer und betrübt es hier empfunden. Ja, du gleichest meiner Seele, manchmal grün und glatt gestaltet. Und zu Zeiten herrschen Stürme, scheinend unruhvoll gefaltet. Heimisch werden, mich drängt auch in mildere Schubert fest in Freundes Hand sein Opus 8 nach Texten von einem der Hüttenbrennerbrüder Heinrich sowie des Schubert Intimus Johann Baptist Meyerhofer. Wir hörten Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Spätestens mit Meyerhofer erhalten Schuberts Lieder eine politische Dimension. Meyerhofer, 10 Jahre älter als Schubert, Jurist, Theologe, Dichter, Zensor im Metternich-Regime, Junggeselle und Melancholiker. Was für eine Kombination. 2 Selbstmordversuche unternimmt er. Einmal springt er in die Donau, beim zweiten Mal, 1836, stürzt er sich aus dem 3. Stock seines Wiener Dienstgebäudes und stirbt. Er habe, heißt es, den Zwiespalt zwischen seinem Broterwerb als Bücherrevisor und seinen politischen Überzeugungen nicht länger ausgehalten. Diese Überzeugungen spiegeln sich auch in Meyerhofers Gedichten wider. Und da das extrem behutsam geschieht, muss man sehr genau lesen, um das überhaupt mitzukriegen, jedenfalls aus heutiger Sicht. So kann Am Strome, das letzte Lied aus Schuberts Opus 8, sehr wohl als Klage über Österreich verstanden werden, wo das lyrische Ich nichts Frohes erlebt, sich nach milderen Landen sehnt und am Ende resigniert. Schubert unterstreicht das mit der finsteren Tonart H-Dur und allerlei musikalischen Schroffheiten. Um politisch unerkannt zu bleiben und trotzdem nicht zu verstummen, greift Meyerhofer oft zu antiken Figuren und Stoffen. Wer würde hinter Helden wie Philoktet oder Memnon schon aufrührerische Kommentare vermuten oder die antike Sonnenstadt Heliopolis als metaphorische Kampfansage an die Gegenwart begreifen? Hoffnungspflanzen Tatenfluten. 2 Lieder aus Heliopolis 1 und 2. Brigitte Fassbender wird begleitet von Graham Johnson. Thank you. Wenn die starken Stürme brausen, findest du das rechte Wort. Schubert im April 1822, vermeintlich Seit an Seit mit seinem Dichterfreund Meyerhofer, einig darin, dass mit der Kunst die Welt aus den Angeln zu heben sei. Und nur mit der Kunst. Zwei Lieder aus Heliopolis, es sang Brigitte Fassbender, es spielte Graham Johnson. Im richtigen Leben haben sich die Freunde zu diesem Zeitpunkt längst überworfen. Sind sie sich zu nahe gekommen? Ist vielleicht etwas dran an der These, dass beide homosexuell gewesen sein sollen, der eine mehr, der andere weniger? Und dass Schubert von Schober zu therapeutischen Bordellbesuchen genötigt, sich anschließend mit Syphilis infizierte? Stichhaltige Belege dafür gibt es keine. Eines der schönsten, ergreifendsten Meyerhofer-Lieder ist für mich neben dem Nachtstück und der Auflösung Der Abendstern, komponiert im Frühjahr 1824. Weltüberdruss, Einsamkeit, Depression, das sind auch hier Meyerhofers Themen. Schubert gestaltet sie mit einer geradezu bestürzenden musikalischen Schlichtheit. Ein paar Dissonanzen im Pianissimo, Akkorde auf der Subdominante, mehr braucht er nicht, um in dieses Weltbild einzutauchen und einzustimmen. Und doch bleibt das Ganze ein Lied, ein Schubert-Lied. Was weilst du einsam an dem das funkelnde Gewimmel der Brüder seh ich von deinem Bild. Ich bin dir liebe treue Stern, halten sich von Liebe fern. So solltest du zu ihnen gehen, bist du der Liebe zaudre nicht. Möchte denn dir widerstehen, du süßes Eigensinnig Lied. Die Einsamkeit der Venus am Firmament, André Schuen und Daniel Heide mit dem Abendstern nach Meyerhofer. Von den 600 Liedern, die Schubert geschrieben hat, gehen rund 140 auf Gedichte seiner Freunde zurück. Fast ein Viertel also. Das heißt, die Freunde, so sie Dichter sind, bestimmen Schuberts Liedschaffen ganz wesentlich mit. An ihren Texten entzündet sich seine Musik. Sie lenken seine ästhetische Entwicklung, den Weg in die freie, die freiere Form. Umgekehrt trägt die Musik die Botschaften der Texte in die Welt. Für Schubert ist das Zusammensein mit Spaun, Schober, Schwind, Bauernfeld und Co. mehr als bloß ein geselliger Zeitvertreib. Es ist eine Lebens-, ja eine Kunstform. Dass es dabei zu Konflikten und Krisen kommt, dafür ist die Trennung von Meyerhofer nur ein Beispiel. Vielsagend auch, dass Schubert weiterhin Meyerhofer-Gedichte vertont. Das persönliche Band mag zerrissen sein. Auf den Künstler, den Bruder im Geist, kann er nicht verzichten. Interessanterweise steht in der Werkliste unmittelbar vor dem Abendstern Schuberts erstes professionelles Streichquartett. Professionell in dem Sinn, dass er ein Konzertquartett schreibt und die Gattung damit aus dem musizierenden Elternhaus erlöst. Schubert wechselt gewissermaßen das Gegenüber. Nicht der Vater ist es mehr, vorübergehend sind es auch nicht die dichtenden Freunde, sondern es ist die Gattung Streichquartett. Und hören Sie doch einmal, wie es ihm gelingt, sich den ästhetischen Ansprüchen zu stellen, einerseits, und andererseits und gleichzeitig ganz er selbst zu bleiben. In der Durchführung des ersten Satzes, den wir gleich hören, gibt es nach etwa 7,5 Minuten einen totalen Zusammenbruch. Eine krasse Dissonanz, gefolgt von einer Generalpause. Wie Schubert danach das zerstörte Thema wieder aufbaut, tastend, zitternd, als fürchtete er nie wieder zur Melodie, zum Gesang zurückzufinden, das ist ein großer, atemberaubender Moment. Streichquartett A-Moll, Deutschverzeichnis 804, Allegro Man und Troppo. Es spielt das Alban-Berg-Quartett. Thank you. Arnold Schönberg hat die Art und Weise, wie Schubert diesen Satzschluss erreicht, über alle Irritationen und Zweifel hinweg, mit der Harmonik von Wagners Tristan verglichen. Wir hörten den Kopfsatz aus dem Streichquartett in A-Moll, dem sogenannten Rosamunde-Quartett, wobei sich der Beiname auf den zweiten Satz bezieht und auf Anklänge an Schuberts Musik zu Helmina von Schesys Rosamunde-Schauspiel. Es spielte das Alban-Berg-Quartett. Es ist hier überhaupt nicht der Platz, alle Textdichter zu Wort kommen zu lassen, denen Schubert sich in seinen Liedern widmet. Über 100 sollen es sein. Ich habe sie nicht gezählt. Viele sind uns heute überhaupt nur noch durch Schuberts Lieder ein Begriff. Wer kennt schon Hand aufs Herz, Johann Georg Jacobi, Ignaz Castelli, Christian Friedrich Daniel Schubart, Matthäus von Collin, Karl Lappe, Ernst Schulze, Johann Chrysostomus Senn, Franz Xaver Schlechter oder Friedrich Leopold zu Stolberg Stolberg? Christoph und Julian Prégardien, begleitet von Michael Gees, mit Auf dem Wasser zu singen, nach einem Gedicht von Friedrich Leopold zu Stolberg Stolberg, seines Zeichens Stürmer und Dränger, Übersetzer, Jurist und Goethe-Freund. Die glitzernden Wellen im Klavier, die Emphase des Gesangs, müsste ich den Prototyp eines Schubert-Lieds benennen, dieses hier käme ganz sicher in die engere Wahl. Kaum besser bekannt als Stolberg-Stolberg, aber mit und seit Schubert ein Begriff, ist Wilhelm Müller, der Dichter der beiden großen Zyklen, der Schönen Müllerin von 1823 und der Winterreise von 1828. Müller, Zeitgenosse Schuberts, in Dessau geboren und gestorben, Philologe, Befreiungskrieger gegen Napoleon, gesellschaftskritischer Dichter, Hofrat, Freimaurer und Kämpfer gegen die türkische Besetzung Griechenlands, weswegen er auch der Griechenmüller heißt. 1821 erscheinen Müllers 77 nachgelassene Gedichte aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten. Eine Sammlung, in der der Dichter eine unglückliche Liebe verarbeitet haben soll. Für Schubert ist das eine Fundgrube, eine wahre Schatzkammer. Auf die schöne Müllerin, so heißt der Zyklus schon bei Müller, entfallen 25 der 77 Gedichte und Schubert wiederum vertont davon 20. Das heißt, er lässt 5 Gedichte weg. Über die Gründe ist viel gerätselt worden. Sind sie ihm zu ironisch oder zu betulich? Stören sie die Identifikation mit der Geschichte des Müllerburschen, der sich in die Müllerin verliebt und von ihr nicht erhört wird, weswegen er am Ende ins Wasser geht? Wer ist hier der Naive, Müller oder Schubert? Wer ist der Romantiker und was ist Ironie, was nicht? 2 Lieder und ein Gedicht. Der Neugierige, das Mühlenleben und Ungeduld. Es singt und spricht Brigitte Fassbender, es spielt Aribert Reimann. Thank you. Seh ich sie am Bache sitzen, wenn sie Fliegennetze strickt oder sonntags für die Fenster frische Wiesenblumen pflückt, seh ich sie zum Garten wandeln mit dem Körbchen in der Hand nach den ersten Beerenspähen an der grünen Dornenwand, dann wird mir die Mühle enge, alle Mauern ziehen sich ein und ich möchte flug sein, Fischer, Jäger oder Gärtner sein. Und das Steine lustig pfeifen und des Wasserrads Gebraus und der Werke emsig klappern, jagt mich schier zum Tor hinaus. Aber wenn in guter Stunde plaudernd sie zum Burschen tritt und als kluges Kind des Hauses seitwärts nach dem Rechten sieht und verständig lobt den einen, dass der andere merken mag, wie er's besser treiben solle, geht er ihrem Danke nach. Keiner fühlt sich recht getroffen, und doch schießt sie nimmer fehl. Jeder muss von Schonung sagen, und doch hat sie keinen Hehl. Keiner wünscht, sie möchte gehen, steht sie auch als Herrin da, und fast wie das Auge Gottes ist ihr Bild uns immer nah. Und wo er zum Fallen strauchelt, hält es ihn im Sinken schier, und wo ich die Hände falte, kniet es still zur Seite mir. Ei, da mag das Mühlenleben wohl des Liedes würdig sein, und die Räder, Stein und Stampfen stimmen als Begleitung ein. Alles geht im schönen Tanze auf und ab und ein und aus. Gott gesegne mir das Handwerk und des guten Meisters Haus. Es gibt mehrere Sängerinnen und Sänger, die die nicht vertonten Gedichte der Müllerin in den Zyklus zurückholen und rezitieren. Brigitte Fassbender ist eine von ihnen. Warum Schubert das Mühlenleben, das Gedicht zwischen dem sechsten und dem siebten Lied, nicht vertont hat, ist allerdings ziemlich klar. Ein Genrebild wie dieses, Marienverehrung und Handwerkssegen inklusive, lenkt vom Eigentlichen ab. Vom Selbstbetrug des Müllerburschen nämlich, der recht gut weiß, auch zu diesem Zeitpunkt schon, welcher Illusion er sich hingibt. Die Müllerin wird ihn niemals zurücklieben. Das sagt Schuberts instabile Harmonik, das sagen hier Trugschlüsse und übersteigerte Spitzentöne. Es ist nicht so, dass Schubert mit jedem Dichter, auf den er trifft, den er sich komponierend erobert, zu neuen Ufern aufbräche. Müller aber inspiriert ihn. Die Müllersche Dichtung ist poetisch konkret, das heißt, sie bedient Metaphern und Affekte, die Schubert kennt und braucht. Aber sie bietet auch Raum für Musik, gerade durch so manche Unebenheit, durchs vermeintlich oder tatsächlich Ungekonnte. Das macht Schuberts Musik frei, befreit sie zu sich selbst. Und wie am Schluss des Zyklus Wiegenlied und Wanderschritt miteinander verschmelzen, zwei absolute Gegensätze also, so mag man sich das folgende Bild kurz vor Augen führen. Oktober 1823. Schubert liegt im Krankenhaus, weiß um seine Syphilis-Infektion, weiß, dass er nie wieder gesund werden wird. Ein 26-Jähriger, der am Ende ist und solche Musik schreibt. Will ich sausen und brausen, wo um mich? Des Baches Wiegenlied, Inbegriff musikalischer Transzendenz oder Ankündigung eines Freitods. Florian Bösch und Malcolm Martineau mit dem letzten Lied aus der schönen Müllerin. Und jetzt fehlt im Grunde nur noch einer, das heißt, es fehlen viele Textdichter, wie gesagt, aber der fehlt nun wirklich, Heinrich Heine. Schubert lernt die ersten Heine-Texte bei Lesungen im Hause seines Freundes Franz von Schober kennen. Im Spätsommer 1828 dann vertont er 6 Gedichte aus Heines Buch Heimkehr. Und was sich bei Wilhelm Müller abzeichnet, dass Schubert musikalisch immer freier wird, kühner, moderner, schlichter auch, das setzt sich bei Heine fort. Nur leider blieb Schubert für weitere Heine-Erfahrungen keine Lebenszeit mehr. Gelegenheit macht Lieder, Schuberts Texte. Das war heute mein Thema. In einer Woche möchte ich hier einen Blick in die Schubertsche Werkstatt werfen. Wann und wie wird aus Schubert eigentlich Schubert? Und was lässt uns seine Musik oft nach wenigen Takten schon erkennen? Hören Sie jetzt noch ein Heine-Lied, Am Meer aus dem Schwanengesang. Das dumpfe Grollen der Brandung, eine verhaltene Melodie, Moll und Dur, Dur und Moll, Idylle und Gefährdung, Seele und Natur. Alles ist wie immer bei Schubert, und doch ist nichts, wie es war. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Das Meer erglänzt stumm und allein. sehen.